I want to read a verse this morning from Hebrews chapter 10. Ich möchte einen Vers jetzt vorlesen aus Hebräer Kapitel 10. Starting with verse 35. Wir fangen im Vers 35 an. It says, so do not throw away your confidence. So werft nun eure Zuversicht nicht weg. It will be richly rewarded. Die eine große Belohnung hat. I know from watching my own dad that being a father is not easy at all. Ich weiß es von meinem eigenen Vater, dass es nicht leicht ist, Vater zu sein. When athletes come on television, they never say hi, Dad. Also wenn Sportler auf der Bild, am Bildschirm erscheinen, dann sagen sie niemals hallo, Papa. They say hi, Mom. Sie sagen hallo, Mama. And fathers are tremendously overlooked. Und die Väter werden unglaublich viel übersehen. Let's not throw away our confidence this morning. Also lasst uns unsere Zuversicht nicht wegwerfen heute Morgen. God has called us to do. In dem, was Gott uns berufen hat zu tun. I sent an email around this week. Ich habe diese Woche eine Mail verschickt. Some of you know what I'm about to say. Und manche von euch wissen jetzt, was ich sagen werde. On Tuesday, I had completed 3 years of my quiet time. Nun, am Dienstag waren es jetzt 3 Jahre. On Wednesday. Am Mittwoch waren es 3 Jahre, dass ich meine stille Zeit mit Gott halte. By the grace of God, I completed 3 years without missing a day. And durch die Gnade Gottes habe ich keinen einzigen Tag versäumt von dieser stillen Zeit. When I began my quiet time, I just knew that God wanted me to just invest a lot of time. Und wie ich begonnen hatte, damals meine stille Zeit zu halten, wusste ich, dass Gott möchte, dass ich so viel Zeit investiere. Und ich hatte einfach dieses Gefühl, es wird was passieren nach den 3 Jahren. I was having this wonderful prayer time on my knees in the morning. Und ich hatte am Morgen so eine wunderbare Gebetszeit auf meinen Knien. And I just felt so somehow very refreshed. Und habe mich so unglaublich erfrischt gefühlt. After having watched a message by Becky Tarabassi. Nachdem ich eine Botschaft von Becky Tarabassi gehört hatte. I also sent and passed around. Habe sie auch geschickt, weitergeschickt. On prayer, purity and purpose. Da ging es um Gebet, um Reinheit und um Zweck. And as I was kneeling on my prayer pillow, und wie ich da so auf meinen Knien war, before my big window looking into the sky, vor meinem großen Fenster, ich schaute in den Himmel, hands raised to heaven, hatte meine Hände erhoben zum Himmel, and I was just praising the Lord and thanking Him. Und ich pries einfach Gott und dankte ihm. And I had said, God, I feel so refreshed. Und ich habe gesagt, Gott, ich fühle mich so wunderbar erfrischt. I feel like this is a brand new day. Ich fühle mich so, als ob das ein komplett neuer Tag and wäre. I feel so refreshed that I just want to mark this day. Und ich fühle mich so erfrischt, ich möchte einfach diesen Tag heute and wirklich kennzeichnen. I looked at my watch. Ich habe auf meine Uhr geblickt. And it was June 8th. Und es war der 8. Juni. Exactly 3 years after I started my quiet time. Genau 3 Jahre, nachdem ich mit meiner stillen Zeit begann. Then I had to go to the hospital on Friday. Und am Freitag musste ich dann ins Spital, to check on my lungs, um nochmals eine Untersuchung meiner Lungen zu machen. Because of some stipulation with our life insurance in America. Weil es gab da ein paar Probleme mit ein paar Vereinbarungen, ja, mit der Lebensversicherung von Amerika. So I went to get my lungs checked. And also bin ich dann dorthin, um meine Lunge untersuchen zu lassen. The original doctor that I had gone to. Und zwar zu dem Arzt, bei dem ich ursprünglich war. I hadn't seen her in 4 years. Und ich hatte sie jetzt 4 Jahre lang nicht gesehen. She was happy to see me. Also sie war froh, mich and wiederzusehen. She said, "Let's see how you're doing." Und sie hat gesagt, nun schauen wir mal, wie es geht. She came out and we talked. Sie kam heraus und wir sprachen. And she said, "Es ist deutlich verbessert." Und sie sagte, It's clearly better. Yeah. And she said, even the X-ray is deutlich verbessert. Und everything. Sie sagte dann auch, im Röntgen sieht man das, dass es deutlich besser ist. And she said, fantastisch. Fantastic. Yeah. And she said, gratuliere. Congratulations. And then she said, this is the last day of your Behandlung. It's over now. Und dann sagte sie, cool? Das ist heute der letzte Tag der Behandlung. Jetzt ist es vorbei. That's cool. So it was just a short 5 years. Es waren kurze 5 Jahre. And by the grace of God, God always encouraged me, don't give away your confidence. Und Gott hat mich immer wieder darin ermutigt, meine Zuversicht nicht aufzugeben. And last night I played tennis. Gestern am Abend habe ich Tennis gespielt. And you know, it makes such a difference when you play and you know your lungs are good. It just makes a big difference. Es macht einfach einen riesen Unterschied, wenn du spielst und du weißt, dass deine Lungen wieder ganz in Ordnung sind. Yeah, so I want to encourage all of us this morning. Also ich möchte uns alle heute ermutigen. Let's not give up our confidence. Unsere Zuversicht nicht aufzugeben. Especially if you're a dad and you have it hard with your kids. Also ganz besonders, wenn du jetzt ein Vater bist und vielleicht Probleme mit deinen Kindern hast. Or if you're a child and you have it hard with your dad. Oder umgekehrt, wenn du Kind bist und Probleme mit deinem Vater hast. Because it says here that if we give up on being confident. Weil es heißt hier, wenn wir das aufgeben, unsere Zuversicht. God has no pleasure in that. Dann freut sich Gott darüber nicht. So it strongly implies. Also das impliziert ja that God has pleasure in us when we keep our confidence in him. Dass Gott sich sehr an uns erfreut, wenn wir in ihm Zuversicht haben. Like he has pleasure. Also das heißt, er freut sich darüber. When we are here on earth, wenn wir hier auf der Erde and sind, we say, I trust God. Und wenn wir sagen, ich vertraue I'm Gott. I'm not looking at things outwardly. Ich schaue jetzt nicht nur auf die Dinge dem Äußeren nach. I will trust him with all my heart. Ich vertraue ihm vom ganzen Herzen. And I will not lean on my understanding. Und ich werde mich nicht nur auf mein eigenes Verständnis stützen. I know that all things work together for the good for those who love God. Ich weiß, dass alle Dinge zum Besten zusammenwirken für diejenigen, die Gott lieben. I know that I love God. Und ich weiß, dass ich Gott liebe. Because I love his mercy. Weil ich liebe seine Barmherzigkeit. And I love his grace. Seine Gnade. That enables me to obey his will. Die mich befähigt, seinen Willen zu tun. And we are a blessed people. Und wir sind gesegnete Menschen. So, I'm going to have Rob Soprano come up now. Und ich möchte jetzt, dass der Rob Soprano kommt. He's going to speak to us a little bit. Und zu uns spricht. And he's got a great testimony. Er hat ein wunderbares Zeugnis zu berichten. Good morning. Guten Morgen. Happy Father's Day. Alles Gute zum Vatertag. You know, today's a very special day for me. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Because today is the first day I can celebrate Father's Day. Weil ich heute zum ersten Mal den Vatertag feiern kann. And I just woke up with a smile on my face today. And I woke up with a smile on my face. Und ich bin heute in der Früh mit einem Lächeln aufgewacht. And the other night, Isabella and I, we were laying in bed. Und gestern Abend sind Isabella und ich im Bett gelegen. And she said, Rob, come quick. Und sie hat gesagt, Rob, komm schnell. And she said, here, look, the baby's kicking. Schau mal, das Baby, das tritt gerade wieder. And it's pretty young for the baby to kick. It's 21 weeks. Und das ist ziemlich früh für ein Baby, wenn es mit 21 Wochen schon tritt. And I put my hand on her belly and I felt boom, boom. Und ich habe meine Hand auf ihren Bauch gelegt und habe gespürt, wie sie das Baby eben ausgetreten hat. You know, and I looked at her and I was like, there's something in there. Und dann habe ich gedacht, ja, da ist was drin. She was like, I know. Und sie hat gesagt, ja, ich weiß es. And I just thought to myself, wow, she's not just getting big. There's actually something living in there. Also ich habe mir gedacht, wow, unglaublich. Sie wird nicht nur jetzt hier größer im Bauch. Der Bauch wächst nicht nur, sondern da ist wirklich was drinnen, was Lebendiges. And you know, I got a tear in my eye. Und hatte dann Tränen in den Augen. And I thought, wow, it's amazing. Ich habe mir gedacht, unglaublich. And you know, when you hear about babies kicking in the belly, you think, wow, that's nice. Und wenn du so hörst, wie die Babys im Bauch herumtreten, ja, denkst du dir, na, schön und gut. But when it's your own baby kicking. Aber wenn es dein eigenes Baby ist. I got goosebumps. Ich habe da wirklich die Gänsehaut bekommen. And you know, for a father, you can't really connect to the baby in the womb. Und für einen Vater ist es ja so, dass du nicht wirklich da eine Verbindung aufnehmen kannst mit dem Baby im Bauch. The baby cannot connect to you. Oder sagen wir mal, das Baby kann sich nicht mit dir da jetzt I mean, the father can verbinden. Sing and talk to the belly, but also der Vater kann schon zum Baby sprechen und I sing sometimes, yeah. But the baby can't really connect to you except for the kick. Also das Baby kann aber nicht wirklich jetzt mit dir Verbindung aufnehmen, außer dass es eben austritt hier und and that connection between the father and the child is so important. Und diese Verbindung zwischen einem Kind und dem Vater ist einfach so wichtig. Now I want you to think about something this morning. Und ich möchte, dass wir eine Sache heute bedenken. Think about how God felt when he created Adam in the garden. Denkt einmal darüber nach, wie Gott sich gefühlt hat, als er Adam schuf im Garten Eden. He loved us enough to create us. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns geschaffen hat. And he spoke him into existence. Und er hat ihn in die in die Existenz gesprochen. And just imagine that first feeling when Adam communicated with him and connected to him. Und stell dich mal dieses erste Gefühl vor, als Adam dann diese Verbindung aufnahm und mit ihm gesprochen hat. It must have been so much more powerful than what I felt with my baby. Es muss einfach so viel unglaublich stärker gewesen sein, als ich mit meinem Kind hier jetzt erlebe. And I want to tell you this morning that connection that God had with Adam. Und ich möchte über diese Verbindung heute sprechen, die Gott mit Adam hatte. It's the same connection that God has with you. Das ist dieselbe Verbindung, die Gott mit euch hat. And with all of us. Und mit allen von uns. And now imagine how it felt when Adam turned from God. Und nun stellt euch einmal vor, wie es Gott gespürt hat, als sich Adam von ihm abwand. And he walked away from his purpose. Und wegging von seinem Zweck. Even though he knew he would do it. Obwohl er ja wusste, dass er es tun würde. Just imagine how he felt. Aber stell dich einmal vor, wie er sich fühlte. I imagine it was total disappointment. Ich denke mir, es war eine totale Enttäuschung. And this morning I want to ask us a question and us as a church a question. Und heute möchte ich euch und uns als Gemeinde eine Frage stellen. Do you have what it takes to fulfill the Father's purpose for your life? Habt ihr das, was es braucht, um diesen Zweck des Vaters für euer Leben zu erfüllen? And do we have what it takes as a church to fulfill our purpose from the Father for our Und church? Auch wir als Gemeinde haben wir das, dass wir diesen Zweck erfüllen, den Gott für uns hatte als Gemeinde. And I'm going to talk about three things, three parables that Christ taught. Und ich möchte über drei Gleichnisse sprechen, die Jesus lehrte. To help you know, find and execute your purpose. Um euren Zweck zu kennen, um ihn zu finden und auch um ihn auszuführen. So everybody's purpose is to serve. Also der Zweck für jeden Einzelnen ist es zu dienen. There's no escaping from it. Da gibt es eigentlich keinen Trinnen davon. God created us to be servants. Gott hat uns dazu geschaffen, Diener zu sein. Not just to live selfishly. Nicht einfach nur selbstsüchtig zu leben. And what will we be doing in heaven? Und was werden wir im Himmel tun? Is it going to be boring? Wird das fad sein dort? No, we're going to be serving. Nein, wir werden Diener sein dort. Revelations 22:3. In Offenbarung 22:3 it says, "No longer will there be any curse. The throne of God and the Lamb will be in the city, and His servants will serve Him." Da heißt es, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. And if you believe in Jesus today, und wenn du heute an Jesus denkst, then you have a promise of heaven. Glaubst, pardon, dann hast du eine Verheißung für den Himmel. And in heaven we're going to serve. Und im Himmel werden wir dienen. And on earth it's kind of a warm-up for heaven. Und hier auf Erden ist das nur eine Vorbereitung für den Himmel. And that means to find your purpose, you have to get involved. Und das bedeutet es auch, sich zu involvieren, um seinen Zweck zu finden. And you know, sometimes I probably shouldn't do this, but I compare us to other churches. Also vielleicht sollte ich das nicht tun, aber manches Mal vergleiche ich mich mit anderen Gemeinden. And I was talking to Otmar about this last week, and I was comparing us to Hillsong. Und letzte Woche habe ich mit Otmar darüber gesprochen und ich habe mich verglichen mit der Hillsong-Gemeinde. And you know, when you walk into Hillsong, you see like an army of volunteers everywhere. Und wenn du zu Hillsong kommst, dann hast du da eine ganze Armee von Freiwilligen, die dich empfangen. And you just think, wow, like everybody's serving. Und du denkst dir, wow, unglaublich, alle dienen hier. But it's not true. Aber das stimmt nicht. They're just a bigger church. Es ist einfach nur eine größere Gemeinde. So they have more volunteers. Also haben sie auch mehr Freiwillige. Actually, if you compare it, we have about 1/3 of our people serving, and they have about 1/3 of their people serving. Also man kann es buchstäblich vergleichen, weil wir haben ein Drittel, die dienen, und bei ihnen ist es auch ein Drittel, die dienen. And not to say we're a small church, we're relatively big in Vienna. Und ich sage nicht, dass wir eine kleine Gemeinde sind, wir sind relativ groß für Wien hier. But when you're a smaller church, you need to have more people in line with their call. Aber wenn du eine kleinere Gemeinde bist, dann brauchst du einfach mehr Menschen, die wirklich in diesen Ruf einstimmen. More people operating in their purpose. Und mehr Menschen, die in ihrem Zweck da eintreten. In order to really impact the city. If we want to impact Liberia, if we want to impact Vienna. Um wirklich dann einen Einfluss auszuüben hier in der Stadt. Wenn wir das wollen, dass wir hier in Wien oder in Liberia Einfluss ausüben. We all need to get involved. Dann müssen wir uns alle da einbringen. Not just talking. Und nicht nur darüber sprechen. But really leading the change. Sondern wir müssen dorthin kommen, zu einem Wandel. And I'd like to talk about my earthly father a little bit. Nun, ich möchte kurz über meinen irdischen Vater sprechen. And how the part he played in bringing me to know my purpose from my heavenly father. Und über die Rolle, die darin spielte, mich auf den himmlischen Zweck meines himmlischen Vaters zu bringen. That's my dad, my mom, and that little girl is me. Und das ist mein Papa und meine Mama und dieses kleine Mädchen in der Mitte, das bin ich. And you know, my dad, he's an incredible guy. Also mein Vater ist schon ein unglaublicher Mann. And as soon as I was born, I had an immediate connection to him. Und schon nach der Geburt hatte ich eine unglaubliche Beziehung zu ihm. And it's that connection that's important. Und es geht um diese Beziehung, die wichtig ist. I was saying da da da da da da. Ich habe schon immer gesagt da da da da da. My mom would say Mama. Und meine Mama hat dann gesagt, na sag mal Mama. And I would say da da. Ich habe immer da da gesagt. And you know, I idolized him. I did everything that he did. I walked with him. I talked with him. Also alles, was er gemacht hat, ich habe mit ihm gesprochen. Ich bin mit ihm gegangen. And you know, he just taught me the word. That was the greatest thing. He was very patient. He was very gentle. Er lehrte mich einfach das Wort, und das war das Wunderbarste. Er war sehr sanftmütig. Er war sehr geduldig. And he taught me the word. If we were riding in the car, he would give me a Bible quiz. He would say, name. Wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, dann hat er einfach ein Bibelquiz mit mir gemacht. Bobby, name as many names for Jesus as you can think of in the Bible. Zum Beispiel, nenn mir einfach so viele Namen, wie du nur kannst, von Jesus, wie sie in der Bibel sind. The door, the Prince of Peace, the Lamb. Friede, der Fürst und das Lamm. And then he'd go to my brothers and sisters and ask the same. Und dann hat er das selbe gemacht mit meinen Brüdern und Schwestern. And his perspective is always from the Lord. Und sein Blickwinkel war immer der vom Herrn aus. I mean, even now, my mom got sick again. Jetzt zum Beispiel, wie meine Mutter wieder krank wurde. He never worries. Er hatte niemals Sorgen diesbezüglich. He's a rock for our family. Er war wie ein Fels in unserer Familie. And he has God's mind, and he just spits it out constantly. Und er musste mich ihm. He just speaks God's mind constantly. Und er hat immer wieder Gottes Gedanken hineingesprochen in uns. And you know, from the time I was born till the time I was in eighth grade, I made my dad proud. Also von dem Zeitpunkt an, wie ich auf die Welt kam und bis zu meiner achten Klasse. In eighth grade, I graduated with Christian character. In der achten Klasse, da schloss ich dann ab in diese Ausbildung für christliche Charakterbildung mit Auszeichnung. Which means my teachers and classmates, they all thought that I was the most that knew God the best or had the most Christian character. Und so glaubten alle meine Mitschüler und auch meine Lehrer, dass ich einfach den allerchristlichsten Charakter hatte. It's funny because that's the exact opposite of what the next 6-7 years would bring. Und das war dann also, es ist schon lustig, weil es war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die nächsten 6-7 Jahre dann brachten. Ninth grade, entered high school. In der 9. Schulstufe bin ich dann ins Gymnasium gekommen. We were at the beach. Me and my buddy at the beach. Also wir waren am Strand dort, ich und meine Jungs, meine Freunde. And I'm going to confess some stuff now that probably a lot of you don't know about me. Und ich muss ja ein paar Dinge jetzt gestehen, vielleicht die ihr gar nicht kennt, die ihr nicht wisst von mir. I was about 15, yeah. Also ich war damals so 15. And we saw all the other 15-year-olds going to this under 21 dance club. Ooh. Also wir haben dann gesehen, wie all die anderen 15-Jährigen dorthin gingen zu diesem Treffen, zu diesem Tanz. My dad, he told me not to go there. Und mein Vater sagte mir aber, geht dort nicht hin. Which of course then I had to do. Also natürlich musste ich dann dorthin. And so I said to my buddy, let's go. Let's tell my dad we're going surfing and let's go. Sagte dann zu meinem Freund, komm, gehen wir dorthin. And we saw the bouncers at the door, you know. Und wir haben dort die Türsteher gesehen. And we thought, oh, we better stash our pocket knives because in the US every boy has pocket knife. Und wir hatten unsere Taschenmesser mit und jeder in Amerika von den Jungs hat einfach ein Taschenmesser dabei. And we put it behind a trash can in the back of the club. Wir haben das dann hinter dem Mistkübel beim Club dort versteckt. And we saw someone else was using that as a hiding place. Und wir haben gesehen, wie das auch jemand anderer verwendete, um dort seine Sachen zu verstecken. And there laid a little bag of marijuana. Und da lag nun ein kleines Päckchen Marihuana. And we thought, we've heard about it, let's just try it. Und dann haben wir uns gedacht, wir haben schon davon gehört, lass es uns doch ausprobieren. So we rolled it up in a sheet of writing paper. Also haben wir das gemacht, wir haben ein Stück Papier genommen. And we smoked it. Und haben das geraucht. And we didn't feel anything. Wir haben aber nichts dabei gefühlt. 2 weeks later, we're at a party, birthday party. Nun, 2 Wochen danach gab es eine Geburtstagsparty. Somebody brings out some marijuana. Und jemand hat wieder Marihuana rausgenommen. Who wants to smoke it? Wir möchten sowas rauchen. All the kids were too afraid. Aber die meisten hatten Angst davor. But me and my buddy. Aber ich und mein Freund. Experts. Wir waren Experten. We'd already done it once. Wir haben es ja schon einmal gemacht. So we said, yeah. Roll it up. We'll smoke it. Okay, komm, roll die Zigarette. Wir rauchen das. Right there in that moment. Und genau in diesem Moment. That's where the devil got me. Genau dort hat mich Satan gepackt. We weren't bad kids. We weren't, you know, we didn't hate God or anything like that, but wir waren keine schlimmen Jungs, wir hassten nicht Gott oder so. The devil deceived me. Aber der Teufel hat mich getäuscht. And after about 2.5 hours of laughing hysterically, und nach circa 2.5 Stunden hysterischen Lachens, we thought this is pretty fun. Haben wir uns gedacht, nun, das ist ganz lustig. This makes you laugh. Das bringt dich zum Lachen. And that's where the devil got me, really. Und das ist es, was der Teufel tat. And the devil gets us by stealing our time. Das ist es, was macht. Er stiehlt uns die Zeit. By distracting us. Indem er uns ablenkt. And the lie that I believed was this is fun. This is worth my time. Und die Lüge, die ich geglaubt habe, war einfach, das ist lustig. Das zahlt sich aus. And you know, as I got older, it got worse. Und wie ich dann älter wurde, wurde es schlimmer. Started drinking a lot. Hab begonnen viel zu trinken. I got arrested a few times. Wurde auch einige Male festgenommen. I remember the first time I got arrested. This is terrible. I don't know why I did it, but I. Und ich erinnere mich beim ersten Mal, wie ich damals in Haft kam. Ich weiß nicht, warum ich es tat, aber. Me and my buddies, we smashed in all the car windows of some guys we didn't like. Wir haben einfach ein paar Autofenster zertrümmert von ein paar Leuten, die wir nicht mochten. It's like I woke up in the morning, I had glass in my arms and in my chest. Und am Morgen, da bin ich aufgewacht, hatte überall die Glasscherben noch in meiner Brust, in meinem Arm. My dad showed up at the police station. Und mein Vater kam dann zur Polizeistation. He looked at me. Er sah mich an. And you know, I didn't expect to get hit or something, because he's not like that. Also ich erwartete jetzt nicht, dass er mich schlagen würde, weil er nicht so war. And he said, Bob, that was stupid. Aber er sagte, Bob, das war dumm. I said, I know, I'm sorry. Und ich sagte, ja, ich weiß es. Es tut mir leid. He said, me too. Und er sagte, mir auch. And that me too. Und dieses mir auch. It hurt worse than if he would have hit me in the face. Das schmerzte mehr, als hätte er mich ins Gesicht geschlagen. Because I disappointed my father. Weil ich meinen Vater enttäuschte. And I loved my dad so much that I didn't want to disappoint him. Und ich liebte meinen Vater ja so sehr, dass ich ihn nicht enttäuschen wollte. And sometimes I think if we could just realize that God is me too in us. Und manches Mal denke ich mir, wenn uns das doch bewusst wäre, dass Gott dasselbe sagt, ich auch, mir tut's auch leid. If we could just hear his voice say, you disappointed me, me too, I'm disappointed in you. Wenn wir bloß seine Stimme hören könnten und hören könnten, wie er sagt, mir auch, mir tut es auch leid, du hast mich enttäuscht. We would repent so quick and we would come right back to God. Dann würden wir sehr schnell umkehren und würden sehr schnell bereuen und zu Gott wiederkommen. But instead, we can't hear his voice and after we do something bad, we don't immediately jump into the word. Also anstelle dessen aber können wir seine Stimme nicht hören und wir kommen nicht gleich wieder zurück in sein Wort. So we rationalize it. Also rationalisieren wir die Sachen. So he's a forgiving God. Nun, er ist doch ein vergebender Gott. And then we add sin upon sin. Und dann folgt Sünde auf Sünde. And then the devil takes 2 weeks from us, 3 weeks from us. Und der Teufel raubt uns 2-3 Wochen. And he steals our time. Und stiehlt uns die Zeit. And God's up there saying, me too, I'm disappointed. Und Gott ist aber da und er sagt, mir tut's auch leid, ich bin enttäuscht. So my story continues and you know I got arrested again the next time somebody had some marijuana in the car. Also die Geschichte geht weiter. Ich wurde dann nochmals festgenommen, jemand hatte Marihuana im Auto. Third time I got arrested it was kind of a joke, but for weapons, bringing weapons over a border after 9/11. Nun, das dritte Mal wurde ich dann festgenommen, weil Waffen im Spiel waren. Just a knife, but still. Es war nur ein Messer, aber dennoch. Then I got expelled from my Christian school. Und dann wurde ich aus meiner Schule rausgeschmissen, aus der christlichen. Terribly embarrassing for my parents. Unglaublich beschämend für meine Eltern. And yeah, I just didn't care about anything. Nun, mir war einfach alles wurscht. No one could tell me what to do. Und niemand konnte mir sagen, was ich tun sollte. I was my own God. Ich war ganz von mir selbst überzeugt. Although I still knew God and feared God from my childhood. I still knew and feared God from my childhood, but I was ignoring it. Ich kannte Gott und ich fürchtete auch Gott von meiner Kindheit an. My heart had grown hard. Aber mein Herz wurde verhärtet. And then I got to college. Dann kam ich aufs College. Just drinking a lot. Ich trank sehr viel. Playing a lot of poker. Spielte viel Poker. And the thing that I'm terribly embarrassed about happened. Und das, was mich sehr beschämt, das passierte dann. I had trouble paying my rent in college. Ich hatte Probleme, meinen Mitgliedsbeitrag dort zu zahlen, am College, die Miete zu zahlen. And somebody said to me, I know how you can make a lot of money quick. Und jemand sagte mir, nun, du kannst schnell viel Geld verdienen. I said, how? Ich habe gesagt, ach so. They said, if you drive this, if you pick up something in Washington D.C. and you drive it to Baltimore. So wenn du in Washington D.C. etwas übernimmst und das hinunterführst nach Baltimore, you'll get a lot of money. Dann kriegst du viel Geld dafür. I said, I'm in. Und ich habe gesagt, okay, ich bin dabei. And I did it a couple times. Und ich habe das einige Male gemacht. And you know, I just didn't care. Und es war mir einfach gleich. Could have spent life in prison if I got caught. Ich hätte einfach ins Gefängnis kommen können, ein paar Jahre im Gefängnis verbringen, aber es war mir gleich. Oder das Leben lang. I didn't care. Aber es war mir wurscht. And then my dad called me. Und dann hat mich mein Vater angerufen. He said, Bob, I love you so much. Und er hat gesagt, Bobby, ich mag dich so sehr, ich liebe dich. I'm really worried about you. I'm worried about you. Aber ich mache mir Sorgen um dich. I want you to go to Europe. Ich möchte nach Europa fahren. And I want you to... Ich möchte, dass du nach Europa fährst. I want you to spend time with God. I want you to learn about God. I want you to have a new, fresh start. Und ich möchte, dass du Zeit mit Gott verbringst und dass du das Wort Gottes lernst und einfach einen neuen Start machst. He saw I couldn't dig out of my hole, my friends, I was too involved with everything there. Und er sah einfach, dass ich zu sehr mit all meinen Freunden da in Verbindung war und das zu sehr... I said, no way. Und ich habe gesagt, nein, kommt nicht in Frage. I have my two dogs here, my motorcycle, my job, I'm in college. Ja, meine Arbeit, mein College, mein Motorrad, meine zwei Hunde. Making money, no way. Und mache Geld. Got on my motorcycle and I drove maybe 2 kilometers. Nun, ich bin auf mein Motorrad gestiegen, ich fuhr 2 Kilometer vielleicht. And something happened to my motorcycle that day, I don't know what it was. Und irgendwas geschah dann da mit meinem Motorrad, ich wusste nicht, was es war. I'm pretty sure I know what it was. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich... Weiß, was es war. I was going real slow. I was going around the turn. Ich war ziemlich langsam unterwegs. And it was like my bike got wiped out from underneath me. Und plötzlich ist mir das Motorrad weggerutscht unter mir. It spun across the highway. Sparks going. Es drehte sich so, die Funken flogen. And I went over the median, over the middle divider. Ich bin da über diese Mittelleitschiene drüber geflogen. An 18-wheeler, a big truck, slams on its brakes. Und dann kommt ein riesiger Lastwagen, der auf mich zu. 2-3 meters. Und steigt voll auf die Bremse. 2-3 meters from my head. Und 2-3 meter vor mir blieb er stehen. The truck driver got out, he ran, are you okay, are you okay? Und der Lastwagenfahrer stieg aus und rief nur, bist du in Ordnung, ist alles okay? Get off me. Und ich habe gesagt, lass mich. Because I had a few drinks, I didn't want him to smell and call the police. Weil ich auch ein paar Sachen getrunken hatte und ich wollte ja nicht, dass er die Polizei ruft. Hopped back over the median, hopped on my half-destroyed bike and took off. Und ich bin rüber wieder über die Leitschiene und ich stieg auf mein halb zerstörtes Motorrad und bin weggefahren. Pulled off at the first exit. Und bin raus bei der ersten Ausfahrt. Shaking. Ich zitterte. Parked my bike. Hab mein Motorrad dort abgestellt. Got on my knees. Bin auf meine Knie. And I said, God, I'm sorry. Und sagte, Gott, es tut mir leid. I've been running from you for so long. So lange laufe ich jetzt vor dir weg. And I'm ready now. Jetzt bin ich bereit. What do you want me to do? Was möchtest du, dass ich tun soll? He said, listen to your father. Und Gott sagte, hör auf deinen Vater. Listen to your father. Hör auf deinen Vater. And right there I made a decision. Und genau dort traf ich eine Entscheidung. And that's my first point. You got to make a decision. Und das ist der erste Punkt. Du musst eine Entscheidung treffen. And I want to talk about the first parable that Christ taught. Ich möchte über dieses erste Gleichnis sprechen, das Jesus erzählt. It's in Matthew 22, the parable of the great feast. Es ist in Matthäus 22. Das ist das Gleichnis über diese große Hochzeit. And it's about a father. Und da heißt es Vater. Who is also a king. Der auch König ist. And he wanted to prepare a great feast for his son, a wedding feast. Er wollte also für seinen Sohn eine große Hochzeitsfeier bereiten. And he invited all these honorable guests. Und all diese ganzen ehrenwerten Gäste eingeladen. And when he sent the messengers to go get them, und als er die Diener ausschickte, um diese Gäste zu holen, they didn't come. Kamen sie nicht. And he sent a second group of messengers. Dann schickte er noch eine zweite Gruppe von Dienern aus. And actually they killed the messengers. Und da töteten sie sogar diese Boten. So then he said this. Also sagt er dann Folgendes. Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Da sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. So go out to the street corners and invite to the banquets anyone you find. Darum geht hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. And this is talking about heaven. Und da ist die Rede vom Himmel. Everyone has a chance to come to heaven. Jeder hat diese Chance, in den Himmel zu gelangen. But it's also talking about your purpose in life. Aber es geht auch um deinen Zweck im Leben. Everyone has a chance to take part in God's purpose for their life. Jeder hat eine Chance, den Zweck für sein Leben zu erkennen. But not everyone does. Aber nicht jeder macht es. Some just go through life without getting involved. Und ein paar leben einfach, ohne sich da involvieren zu wollen. Or without serving. Oder ohne zu dienen. Or without making impact. Oder ohne eine Auswirkung zu haben auf andere. Later on, in the same chapter, it says, "For many are called, and few are chosen." Nun ein paar Zeilen weiter im selben Kapitel heißt es dann: Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. And I want us to be the few. Und ich möchte, dass wir zu den wenigen gehören. God wants us to be the few. Gott möchte, dass wir zu den wenigen gehören. My story continues. Nun, meine Geschichte geht weiter. Because I went to Europe. Ich ging dann nach Europa. Went to France for a few months. War ein paar Monate lang in Frankreich. Then I went to a conference in Budapest. Dann zu einer Konferenz in Budapest. There I heard Pastor Rob speaking. Dort hörte ich Pastor Rob sprechen. But I had heard him speaking growing up my whole life. Aber ich hörte ihn ja schon sprechen alle Zeit, also die ganze Zeit, während ich noch aufwuchs. But I realized that he had this same tone like my father, this gentleness. He was the only one at the conference not yelling. Also, aber mir wurde klar, er hatte diesen selben Tonfall wie auch mein Vater, einfach sehr sanft. Er war der Einzige, der nicht auf dieser Konferenz dort schrie. And after he was done preaching, I talked to him and he said, "Yeah, why don't you come see the youth in Vienna?" Und nachdem er predigte, sprach ich dann mit ihm und er sagte, er lud mich ein, nach Wien zu kommen und dort die Jugend kennenzulernen. But I'd already bought a ticket to Croatia to go on a mission trip. Aber ich hatte damals schon eine Fahrkarte gekauft, um nach Kroatien zu fahren und dort eine Mission zu beginnen. Maybe next time. Ich sagte, nun vielleicht das nächste Mal. Then a buddy of mine, Jared, he was coming to Vienna in a car, but it was full of people. Dann fuhr einer meiner Freunde nach Wien mit dem Auto, aber das war bereits voll. But in the last second, he said, "Somebody dropped out. Why don't you come to Vienna?" Aber im letzten Moment fiel dann jemand aus bei dieser Autofahrt und ich konnte nach Wien fahren. I'd already paid for my ticket to Croatia, but I thought it was from God, so I hopped in the car and I went to Vienna. Also ich hatte ja schon meine Fahrt nach Kroatien bezahlt, aber ich dachte mir, das kommt von Gott, und so stieg ich in das Auto und fuhr nach Wien. I lived in the pastor's apartments for a few months. Ich lebte dann einige Monate lang in der Wohnung meines Pastors. And who would have thought that I would move into that same apartment with my wife 2 years later? Und wer hätte das gedacht, dass ich dann 3 Jahre danach mit meiner Frau in dieselbe Wohnung einziehen würde? And you know, when I started to get to know Isabella. Und als ich damals dann Isabella kennenlernte. It wasn't like I saw her across the room and I said, "She should be my girlfriend," and it automatically happened. Und es war nicht so, dass ich sie da sah im Raum sitzen auf der anderen Seite und dachte mir, sie sollte meine Freundin werden, und es geschah so. It took time and investment. Das brauchte schon Zeit und Investitionen. I remember the first time I tried to hold her hand, she was like, "Get off me." Und ich erinnere mich daran, wie ich zum ersten Mal versucht habe, ihre Hand zu ergreifen, da sagte sie, "Ah, lass mich." And you know, it's the same. Somebody said this, I can't remember who, I think Paul Scanlon, but it's the same when you get to know God, when you want to spend time with God, it's the same like getting to know a girl. Es ist dasselbe, wenn du Gott kennenlernen möchtest. Ich glaube, es hat der Paul Scanlon gesagt. When you see a girl across the room, wenn du ein Mädchen siehst auf der anderen Seite des Raumes, you don't automatically have a relationship with her. Dann hast du nicht sofort eine Beziehung mit ihr. You have to spend time and invest and dann musst du write letters and Zeit verbringen, musst investieren, musst Briefe schreiben. And it's the same with God. Und es ist dasselbe mit Gott. You don't automatically get him. Du hast ihn nicht sofort. Brings me to my second parable and my second point on how to find and execute your purpose. Nun, das bringt mich zum zweiten Punkt und zum zweiten Gleichnis, wie du deinen Zweck dann ausführen kannst. Which is in Matthew 25. Das findet sich in Matthäus 25. And this is the parable of the 10 bridesmaids. Das ist dieses Gleichnis von den 10 Brautjungfern. And this story is there are 10 bridesmaids waiting for the bridegroom to come. Das sind diese 10 Brautjungfern, die warten, dass der Bräutigam kommt. And they all had lamps. Und sie hatten alle die Lampen dabei. And the five of them didn't have enough oil for their lamps. Aber 5 von ihnen hatten nicht genügend Öl dabei für ihre Öllampen. So they said to the others, "Give us some oil so we all have enough." Also sagten sie zu den anderen, "Gebt ihr uns ein wenig von eurem Öl, dass wir genug haben." No way, get your own oil. Nein, holt euch selber eines. So they heard the bridegroom is coming, so they said, "Okay, we're going to go get oil." So the 5 left. Also sie hörten dann, dass der Bräutigam kommt, und die 5 gingen dann weg, um Öl zu holen. But when they left, the bridegroom came. Also wie sie dann weggingen, kam aber der Bräutigam. But while they were on their way to buy the oil, und als sie hingingen zu kaufen, the bridegroom arrived, the virgins who were ready went in with him in the wedding to the wedding banquet, and the doors were shut. Da kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward verschlossen. When Jesus told this parable, he was talking about being prepared for Christ's coming. Als Jesus diese Geschichte erzählte, dieses Gleichnis, ging es darum, einfach sich vorzubereiten auf sein Wiederkommen. And that's my second point, to be prepared. Und das ist eben mein zweiter Punkt, vorbereitet zu sein. We need to be prepared by faith and commitment and responsible living. Bereit sein durch Glauben, durch verantwortungsvolles Leben. And this was the second step in my life. Und das war der zweite Punkt in meinem Leben, der zweite Schritt. Spend time with God. Ich dachte mir, ich muss Zeit mit Gott verbringen. I went to Bible College class up here with Pastor Mike. Ich ging dann hier ans, zum Bible College, hatte da Bibelklassen and I really developed my personal relationship here as an adult. Und ich entwickelte wirklich meine persönliche Beziehung hier als Erwachsener. And I spent a lot of time with Pastor Rob. Verbrachte viel Zeit mit Pastor Rob. And he mentored me and my parents-in-law. Und er war mein Mentor. And you know, this is the time when you're preparing yourself that you bring everything to God. Und das ist die Zeit, wo du dich vorbereitest, um alles vor Gott hinzubringen. There's no point to have secrets. Und da gibt's auch keine Möglichkeit, Geheimnisse zu haben. And you can't fake it. Und du kannst auch nichts täuschen. Nichts. And he's waiting for us to fall at his feet. Und er wartet darauf, dass wir vor seine Füße uns auf die Knie begeben. And God's not just gonna, you know, he could just snap his fingers and he could make us all walk in our purpose. Also Gott könnte wohl nur einmal kurz mit den Fingern schnippen und er könnte uns alle dahin bringen, in seinem Zweck zu gehen. But why doesn't he do that? Aber warum macht er es nicht so? Because it's about relationship. Weil es um eine Beziehung geht. Imagine the divine restraint it takes for God to not just fix us. Also ich meine, stell dich einmal vor. Restraint. Also die göttliche Zurückhaltung, ja. Die es bedarf, um es nicht so zu tun, einfach durch einen Fingerschnippen. He's waiting for us to fall. Er wartet, bis wir fallen. If we want to be vessels useful to the master, und wenn wir Gefäße sein möchten, bereit für den Herrn, we have to come with an empty vessel. Dann müssen wir als leeres Gefäß kommen. We can't come with a full vessel and say, God, look at me, I'm pretty good. Wir können nicht als volles Gefäß kommen und sagen, Gott, schau mal, ich bin noch ziemlich toll, oder? Add your finishing touches on the top, fill me up a little bit more, and then also, I should be perfect. Füll noch ein wenig ein da oben, dann ja, bin ich vollkommen. No, we have to come empty. Nein, wir müssen hinkommen als leere Gefäße. He'll fill us and then we can pour it out and he'll fill us again. Und er füllt uns dann und wir leeren das wieder aus und er füllt uns wiederum. And you know, sometimes when we're walking good with God. Und manches Mal, wenn wir ganz gut unterwegs sind mit Gott. It's only for a short time. Dann ist das nur eine kurze Zeit. And then we get proud. Und dann werden wir stolz. It's like if you have a Bible study and somebody comes up to you and says, wow, your Bible study is going so great. Das ist so, wie wenn du einen Bibelkreis leitest und jemand kommt dann zu dir und sagt, wow, dein Bibelkreis, der ist wirklich toll. And you think to yourself, yeah, it is, I'm pretty good, und I'm amazing. Und denkst du, wow, ja wirklich, das ist ganz toll und erstaunlich. Right there, the devil got you. Aber genau da hatte ich dann der Satan. Because now you're trusting in yourself. Weil jetzt vertraust du auf dich selbst. And I always think about the Africans when I think about this. Und ich denke da an die Afrikaner, wenn ich so denke. The Africans don't know how to say you're welcome. Die Afrikaner wissen eigentlich nicht zu sagen herzlich willkommen. Ja. Bitte, bitte schön. Bitte schön, also pardon. If you say to an African, thank you so much for what you did, they say thank God. Und wenn du also zu den Afrikanern sagst, danke für das, was du gemacht hast, dann sagen sie dank Gott. And so when I was here, I was preparing myself. I made a decision. I was preparing myself. Also, wie ich dann hier war, habe ich eben begonnen, mich vorzubereiten. Ich traf die Entscheidung zuerst, dann bereitete ich mich vor. And then I wanted to get involved. Und dann wollte ich mich da einbringen. And Pastor Rob said, "Why don't you hang out with Maxi Canoza and the preteens?" Und Pastor Rob sagte einfach nun, warum verbringst du nicht mehr Zeit mit dem Maxi Canoza und mit den preteens? And so I started trying different ministries. Also begann ich dann verschiedene Dienste zu. And I started to learn what my tools were, what my gifts were. Und ich lernte es dann zu erkennen, was meine Gaben sind und meine Werkzeuge. And this is my third point, my third parable from Christ. Und das ist mein dritter Punkt und das dritte Gleichnis. Use what God gives you. Know your gifts and use what God gives you. Wisse, was du hast an Gaben und verwende sie. And this is the parable of the three servants in Matthew 25. Und das ist nun das Gleichnis in Matthäus 25. A master gave die drei Diener. Three servants some money to invest and he went away. Ein Herr gab drei Dienern gewisse Sachen, also gewisses Geld und wollte, dass sie das investieren. The first two took the money and doubled it. Die ersten beiden nahmen dieses Geld und verdoppelten es. But the third did not. He buried it in the ground. Aber der dritte tat das nicht. Er vergrub es in der Erde. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. Ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zehntner in die Erde. See, here is what belongs to you. Siehe, da hast du das Deine. And if God gives us a gift, if God gives us a blessing, also wenn Gott uns eine Gabe gibt, einen Segen macht, we can't und schenkt, bury it in the ground. Dann kann man das nicht in der Erde vergraben. It's so selfish. Das ist sehr selbstsüchtig. Blessing has a purpose. Der Segen, das hat schon einen Zweck. What's blessing's purpose? Nun, was ist der Zweck des Segens? It's to bless. Es ist das, dass man weiter segnet. We have to use our gifts. We have to know our gifts, and we have to use our gifts. Wir müssen wissen, welche Gaben wir haben, und wir müssen sie verwenden. And we have to use what blessing God gives us. Und wir müssen einfach diesen Segen verwenden, den Gott uns gibt. And this reminds me of a story. A few years, I think it was last year. Und das erinnert mich an eine Geschichte. Ich glaube, das war letztes Jahr. Here in CIG, we were having a concert. Da in der CIG, wir hatten ein Konzert. And I think Mary said from the pulpit, we need someone to house these people for a weekend. Und ich glaube, die Mary sagte dann, wir brauchen noch jemanden, der diese Leute aufnimmt am Wochenende. Before anyone could blink, Ottmar's hand was up. Und bevor er noch schauen konnte, hatte Ottmar die Hand drauf. And I thought, that's just like Ottmar. You know, he's just pouring out his heart for everyone and serving everyone all the time. Und ich dachte mir, nun, das ist er. Der teilt einfach überall aus. Er segnet und teilt aus, wo es nur geht. I nearly never see him. He's always busy doing stuff. Und ich sehe immer, wie er beschäftigt ist. And then he, you know, came up to the weekend where they should stay with us, and he said, "Oh, I forgot, I'm going on vacation, Rob. You have to watch these people for the weekend." Und dann kam dieses Wochenende heran, und dann sagte Otman zu mir, "Nun, ich habe vergessen, dass ich weg bin dieses Wochenende. Du musst dich drum kümmern um die Leute." And I was like, Bobby. Oh, man. It was six people, yeah. Sechs Leute waren das. And I was like, man, I wanted this weekend alone with Izzy. Und ich wollte dieses Wochenende alleine mit der Izzy verbringen. And then I thought, why do I have that? Warum muss das so sein? Why can't I pour out my cup? Und ich habe mir gedacht, warum kann ich meinen Becher nicht ausleeren? Why am I so selfish? Warum bin ich so selbstsüchtig? And you know, we all gotta have a little Ottmar in us. Aber wir sollten alle einen kleinen Ottmar in uns tragen. And I just want to encourage you today that to make a decision to be prepared and to use the tools God's giving you. Also ich möchte euch einfach ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen, euch vorzubereiten und dann eure Gaben zu verwenden. Find your purpose, operate in your purpose. Und findet euren Zweck und geht dann in diesem Zweck. Lay down your pride. Und legt euren Stolz ab. And reap the blessing. Und erntet dann den Segen. You know, people say we make a living by what we make. Nun, die Leute sagen, wir verdienen, was wir verdienen. But we make a life by what we give. Aber wir bauen unser Leben bei dem, was wir geben. Happy Father's Day. Also alles Gute zum Vatertag. Wasn't that great? War das nicht wunderbar? It was awesome. Yeah. War schon toll. Yeah, it was fantastic. I've never had a mentoree as Rob. Also ich hatte noch niemals jemanden, um den ich mich so gekümmert habe wie um den Rob als Mentor. A mentee. Yeah. And he's genuine. He's just totally genuine. Er ist wirklich ganz ganz echt. And when we started, und als wir begannen, he said to me, sagte er zu mir, "I'm always going to be dead honest with you. Ich werde immer total ehrlich mit dir sein. And if I don't agree, I'm going to tell you right to your face. Und wenn ich nicht mit dem übereinstimme, was du sagst, werde ich dir es wirklich gleich sagen." And it was so great. We went to Liberia together. Und das war wirklich wunderbar. Wir sind gemeinsam nach Liberia gefahren. Three times. Dreimal. And he's so different than I am. Er ist so anders als ich. He's so administrative. Er ist so ein administrativer And Typ. I'm so unadministrative. Ich bin so ungeordnet. And what I like about him is he is him. Und was ich so sehr an ihm mag, ist einfach, er ist er. He's not a bad copy of me. Er ist nicht eine schlechte Kopie meiner selbst. He is a wonderful version of himself. Er ist ein wunderbares Original seiner selbst. That's what I like about him the most. He's just genuine. Und das liebe ich einfach so sehr an ihm am meisten. Er ist echt. So, Praise the Lord for what God is doing. Also preist den Herrn für das, was Gott tut. Be encouraged by his testimony. Und lasst euch ermutigen durch sein Zeugnis. Because it can just add to our own. Weil das kann auch hinzufügen zu unserem. So I'd like to pray this morning. Also möchte ich heute Morgen beten. I have a wedding to do right after the service today. Ich muss gleich nach dem Gottesdienst eine Hochzeit halten heute. I have to go to Steiermark. Und ich fahre in die Steiermark. And so I won't be here tonight. So ich werde heute Abend nicht hier sein. And as I was thinking about this, I thought, boy, maybe someone else should preach in the morning. Und wie ich über das nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, nun vielleicht sollte heute Morgen jemand anderer predigen. And then I thought of Rob. Dann dachte ich an Rob. And I thought, yes. And when I called him and said, would you preach? Und als ich ihn dann anrief und fragte, möchtest du predigen? He didn't hesitate, he just said yes. Da zögerte er nicht, sondern sagte einfach ja. And I said, you know what you're going to say? He says, no. Und ich fragte ihn, weißt du, was du sagen wirst? Und er sagte nein. He learned from his dad. Aber er lernte von seinem Vater. Because I know his dad. Weil ich kenne seinen his Vater. His dad always, always, always trusts in God. Weil sein Vater always. Vertraut immer, und zwar immer, always. Immer Gott. He just lives and breathes trust in God. Also der lebt dieses Vertrauen. Situation can be at its absolute worst. Die Situationen können so schlimm aussehen wie nur möglich. Aber you can bet that Pastor Don Soprano is breathing trust in God. Aber ihr könnt darauf breathing. Wetten, dass Pastor Don Soprano einfach breathing it. Das lebt, also das atmet. Atmet, ja, yeah. Dieses Vertrauen. So, let's pray this morning. Also lasst uns heute Morgen beten. Father, I thank you for speaking to us today. Vater, ich danke, dass du heute zu uns gesprochen hast. We want to be ready. Wir wollen bereit sein. We want to make a decision. Wir wollen eine Entscheidung treffen. We want to serve your purpose. Wir möchten deinem Zweck dienen. Because time is running. Die Zeit läuft. And we will stand before you one day. Und eines Tages werden wir vor dir stehen. And how we will wish that we could go back. Und wie sehr würden wir uns wünschen, nochmals zurückkehren and zu können. Have one more chance um nochmals eine Chance to do zu it haben. Over one more time. Es nochmal zu tun, einmal nur. But there is no chance. Aber es gibt keine zweite Chance. But our chance is right now. Unsere Chance ist jetzt. So Father, I pray this morning. Also Vater, ich bete heute Morgen. If the Holy Spirit was speaking to your heart this morning, wenn heute der Heilige Geist zu dir spricht, that you should make a decision, dass du eine Entscheidung treffen sollst, that you should prepare yourself, dass du dich vorbereiten sollst, and that you should invest your time, und dass du dann deine Zeit investieren invest sollst, your gift, deine Gaben einbringen sollst, without anyone looking, just lift your hand to the Lord. Ohne dass jemand anderer schaut, einfach heb deine just Hand, wave your hand to the Lord and said, Lord, und sage, Herr, I heard you. Ich habe dich gehört. I heard you. Ich habe dich gehört. Give me the grace to obey you now. Gib mir die Gnade, dir zu gehorchen. Show me the door. Und zeig mir die Tür. Show me the way. Zeig mir den Weg. Be the voice from behind me. Sei diese Stimme hinter mir. That says, walk this way. Die dann sagt, geh diese Richtung. Lord, we thank you. Let's all lift our hands and just worship the Lord. Lasst uns alle die Hände zum Herrn erheben und Jesus, thank you for giving everything for us. Danke, Jesus, dass du alles für uns hingegeben hast. And maybe you're here this morning. Und vielleicht bist du heute you've hier. Never received Christ. Und du hast Christus noch niemals angenommen. If you died today, where would you go? Wenn du heute stirbst, wohin kommst du dann? Have you ever received God's love in your life? Hast du jemals die Liebe Gottes in deinem Leben aufgenommen? Has he ever changed your story? Hat das jemals deine Geschichte verändert? Pray with me. Dann bete mit mir. A brief prayer. Ein kurzes Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. My heart is touched. Mein Herz wurde berührt. Come into my life. Komm in mein Leben. And forgive me. Und vergib mir. God forgive me. Gott vergib mir. Speak those words out. Sprich diese Worte say aus. Them. Say them with sprich your mouth. Sie aus. God forgive me. Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Say the name Jesus. Sprich diesen Namen Jesus aus. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Amen. Amen. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long, find there is none like you.